Sie schloss den Kühlschrank und kam ins Wohnzimmer zurück. Der Welpe sah sie flüchtig an und nahm dann wieder die eingehende Begutachtung von Lloyd auf. »Das werden bestimmt $100 im Publix. Ich bring dir den Kassenzettel mit und du erstattest mir die Auslagen.« »Und was soll ich so lange machen?« »Wie wär's, wenn du ein bisschen Bekanntschaft mit der wehrlosen Kleinen schließt, die du auf die Schlachtbank schicken willst?« Sie beugte sich hinunter und tätschelte dem Welpen den Kopf. »Sieh dir nur die hoffnungsfrohen Augen an.« Lloyd konnte in den Bernsteinaugen nur ein Fragezeichen erkennen. »Und was, wenn sie auf den Teppich pinkelt? Den hat Marion noch kurz vor ihrer Krankheit angeschafft.« Beth deutete zum Sitzkissen, wo sie die Spielzeugleine abgelegt hatte. »Geh mit ihr raus. Führ sie in Marions zugewucherte Blumenbeete. Und übrigens, der Teppich ist eh schon versifft.« Sie schnappte sich ihre Handtasche und stolzierte zur Haustür, die alte Wichtigtuerin. »Ein Haustier ist das allerschlimmste Geschenk, das man jemandem machen kann«, sagte Lloyd. »Habe ich im Internet gelesen?« »Wo ja alles stimmt, was die da so schreiben.« Sie blieb stehen und drehte sich zu ihm um, im typischen grellen Septemberlicht von Floridas Westküste, das ihr aufs Gesicht fiel, zeichnete sich deutlich ab, wie ihr Lippenstift in die Fältchen um den Mund auslief, wie stark die Unterlider bereits absackten, wie die zarten Äderchen in den hohlen Schläfen wie von einer Feder aufgezogen pochten. Bald würde sie 70 sein, seine unverwüstliche, rechthaberische, drahtige, streitlustige Schwester, die keine halben Sachen machte, sie war alt geworden. Er natürlich auch. Sie waren der Beweis, dass das Leben im Grunde nichts als ein kurzer Traum an einem Sommernachmittag war. Nur, dass Bethy ihren Mann hatte, die beiden erwachsenen Kinder, die 4 Enkel, das liebe Naturgesetz der Vermehrung. Er hatte Marion gehabt, aber Marion war gestorben und Kinder gab es nicht. Sollte er seine Frau tatsächlich durch eine Promenadenmischung ersetzen? Die Vorstellung war so abgeschmackt wie eine Kitschpostkarte und genauso wirklichkeitsfremd. »Ich werde sie nicht behalten.« Jetzt warf sie ihm jenen gleichen Blick wie mit 13 zu, der besagte, dass der Federballschläger gleich in Erscheinung treten werde, wenn er sein Zimmer nicht auf Vordermann bringe. »Na, dann aber immerhin so lange, bis ich vom Publix zurück bin. Ich habe noch ein paar andere Besorgungen zu machen, und Hunde verrecken nun mal in überhitzten Autos, besonders die Kleinen.« Sie zog die Tür hinter sich zu. Lloyd Sunderland, Ruheständler, seit 6 Monaten Witwer, zurzeit Kostverächter und auch sonst nicht an den Freuden des Lebens interessiert, saß da und starrte den Eindringling an, der da auf seinem Flauschteppich hockte. Der Hund erwiderte den Blick mit großen Augen. »Was glotzt du so, dumme Töle?« sagte Lloyd. Der Welpe stand auf und kam zu ihm gelaufen, naja, eher wie durch hohes Gestrüpp gewatschelt. Neben Lloyds linkem Bein hockte die Kleine sich wieder hin und sah zu ihm auf. Lloyd senkte vorsichtig die Hand und rechnete damit, dass sie ihn gleich zwicken würde, stattdessen leckte sie ihn. Er nahm die Spielzeugleine und hakte sie in dem rosa Hundehalsbändchen ein. »Also los, dann schaffen wir dich mal vom Teppich runter, bevor es zu spät ist.« Er zog an der Leine, die Kleine blieb einfach hocken und sah ihn an, sie schleckte wieder an seiner Hand. Er trug sie kurzerhand nach draußen und setzte sie auf dem Rasen ab. Der müsste mal dringend gemäht werden, die Kleine versank schier darin. Mit den Beeten hatte Beth auch recht. Die Blumen waren traurig anzusehen, die Hälfte so tot wie Marion. Der Gedanke zwang ihm ein Lächeln ab und sofort fühlte er sich wie ein schlechter Mensch, dass er über einen solchen Vergleich lächeln konnte. Im Gras war der Watschelgang der Kleinen noch ausgeprägter, sie machte ein paar Schritte, senkte dann das Hinterteil und pinkelte. »Sehr gut, aber ich behalte dich trotzdem nicht.« Ihm schwante bereits, dass Beth den Hund nicht mitnehmen würde, wenn sie den Rückweg nach Boca antrat. Nein, dieser Eindringling würde hier bei ihm bleiben, in seinem Haus, 1 Kilometer entfernt von der Klappbrücke, die den Key mit dem Festland verband. Das Ganze würde nicht funktionieren, weil er seinen Lebtag noch nie mit Hunden zu tun gehabt hatte, aber bis er einen Abnehmer fand, würde der Hund ihm immerhin eine andere Beschäftigung verschaffen, als nur in die Glotze zu gucken oder vor dem Computer zu sitzen und Solitär zu spielen oder auf Webseiten zu surfen, die kurz nach seinem Ruhestand noch ihren Reiz hatten, die ihn inzwischen aber zu Tode langweilten. Als Beth knapp 2 Stunden später zurückkehrte, saß Lloyd wieder in seinem Sessel und der kleine Hund lag auf dem Flauschteppich und schlief. Seine geliebte Schwester konnte ihn schon sein Leben lang wahnsinnig machen und stand dem auch heute in nichts nach. Kaum vorstellbar, wie viel sie angekarrt hatte. Sie hatte einen großen Sack Welpenfutter gekauft, natürlich Bio, und dazu einen Rieseneimer Naturjoghurt. Und das Futter gemengt solle der zur Knorpelfestigung bei diesen Satellitenschüsseln von Ohren dienen.